Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 95 mit Art Tatum, Django Reinhardt, Bill DeArango, Bill Jennings, Little Johnny Taylor, Johnny Taylor, LaBelle, Tyron Davis, Ovi Wright, Jimmy Reed, Carolina Slim, Agustin Barrios Mangore, Reginio de la Massa und Octaviano Chavez, Eric Lugosch, Lefty Frizzell und Sammy Davis Jr. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart. And here we are, swearing to love forever, and promising never, never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, man, I know but too well just what they mean. So don't let them begin the begin. Let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember. When they begin the begin, oh yes, let them begin the begin. Make them play till the stars that were there before return above you, till you whisper to me once more, my darling, I love you. And we suddenly know just what heaven we're in when they begin the begin. When they begin. Begin the Begin vom Komponisten Cole Porter wurde 1935 erstmals auf Platte veröffentlicht vom Waldorf Astoria Orchester unter der Leitung des Orchesterchefs Sava Kugat. Framats musikalisches Fundbüro hat sich aber entschlossen, Sammy Davis Jr. mit seiner Version von 1957 erschien auf dem Album Sammy Swings, die Sendung eröffnen zu lassen. Danach zwei Versionen aus dem Jahre 1940, eine in den USA aufgenommen von Art Tatum, die andere in Paris, Frankreich aufgenommen mit Django Reinhardt und den Hot Club de France. Auf Django Reinhardt folgen zwei nicht ganz so bekannte Gitarristen, die seit den 40er Jahren aktiv waren. Bill Jennings wurde 1919 in Indianapolis geboren und war damit zwei Jahre älter als Bill Durango und außerdem Linkshänder. Trotzdem war er ein großer Einfluss für B.B. King. Na, vielleicht lag es daran, dass beide ihrerseits wiederum von Django Reinhardt beeinflusst wurden. Jennings nahm von 1956 bis 60 einige Alben als Bandleader auf, aber erst unter anderem auch an der Gitarre bei der originalen Aufnahme von Little Willie John's Fever zu hören. In den 60er Jahren hatte er Pech. Durch einen Unfall verlor er einen Finger seiner rechten Greifhand, gab aber nicht auf, sondern tauschte daraufhin die Gitarre gegen die Bassgitarre ein und machte weiter. Bill Durango machte auch immer weiter, wenn auch zwischen den Plattenveröffentlichungen als Bandleader sehr große Pausen waren. Wir hören All God's Children Got Risen von seiner Debüt-LP 1954. Die darauffolgende zweite Platte war dann schon eine CD und wurde 1993 aufgenommen. Zwischenzeitlich war der Durango aber nicht untätig, spielte und nahm auf mit vielen bekannten Musikern und Sängern, Sarah Vaughan, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, aber er kümmerte sich auch um sein Musikgeschäft, das er seit den 60er Jahren als zweites Standbein eröffnet hatte und gab darüber hinaus noch Gitarrenunterricht. In den 70er Jahren war sein Sound komplett anders als auf der Aufnahme, die wir hören werden. Der Sound war und der Stil war irgendwo zwischen Free Jazz und Hard Rock angesiedelt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber warum nicht? Es war ja genug Zeit vergangen. Zuerst Bill Durango mit All God's Children Got Risen, danach Bill Jennings mit Alexandria, Virginia. Thank you. Zeit für etwas Soul, Zeit auch das Geheimnis oder sagen wir mal wenigstens die Verwirrung der beiden Johnny Taylors zu lüften oder zu lösen, je nachdem. Zuerst hören wir Part-Time Lover von Little Johnny Taylor aus dem Jahre 1963 auf Galaxy Records mit dem unglaublich oft beschäftigten Session-Gitarristen Arthur G. Wright. Der Name wird den meisten nichts sagen, aber ich erwähne mal, er hat mit Leuten wie Billy Preston, Ray Charles, The Jackson 5, Donna Summer, den Righteous Brothers und zig anderen unheimlich viele Platten aufgenommen. Auf Little Johnny Taylor folgt nur Johnny Taylor, Johnny Taylor war 9 Jahre älter und war der Nachfolger von Sam Cooke bei den Soul Stirrers im Jahre 1957, als dieser eine Pop- und Rhythm-and-Blues-Karriere einschlug und sich dadurch bei der Gospelgruppe Soul Stirrers disqualifizierte, sozusagen. Johnny Taylor, den wir hier mit seiner Stax-Aufnahme Standing In For Jody aus dem Jahr 1971 hören, hatte die weitaus längere und erfolgreichere Karriere als Little Johnny Taylor. Die Karriere reichte sogar bis ins Disco-Zeitalter hinein. Und kurioserweise hatte Johnny Taylor dort sogar seinen allergrößten Hit 1976, eine Nummer 1 in den Top 100. Als dritten Song präsentieren Patti LaBelle, Nona Hendrix und Sarah Desch, kurz LaBelle, ihre 1971er Coverversion von Jagger Richards' Wild Horses, aufgenommen in New York City. LaBelle hatte einen Imagewandel gemacht und hatte übrigens bei dem Label der Rockband The Who den Vertrag unterschrieben. Die Platte aber kam dann doch bei Warner Brothers heraus. To find me a part-time love. The next time my baby leaves, I just got to have me a part-time love. There's one more thing I want to tell you right here. People in the cemetery, they're not all alone. Some turn to dust and some have bone. I'd rather be dead 6 feet in my grave than to live lonely each and every day. She came home this morning, where had she been? She said, don't ask me no question, Daddy, because I'll be leaving again. That's why I got to find me, Lord, I've got to find me a part-time love. The next time my baby leaves me, can't you see I got to have me a part-time love? And one more thing I want. in my tree. Save all your love, baby. Save all your loving, baby. Save it just for me. You kiss me, but the feeling just ain't there. No, no. You're saving the real thing for Jody, and you're using me just for a spare. Using I can see through that. You go running, running, running, running, running to me. Each time Jody makes you cry. Oh, Bowie, Riot und Tyrone Davis waren in Europa nicht so populär wie zum Beispiel Otis Redding, Wilson Pickett oder Aretha Franklin, aber in den USA verfügten sie über eine große Fanbase, hatten allerdings kaum je ein Pop-Publikum erreicht. Und das, obwohl Ovi Riot eigentlich die erste Aufnahme des Soul-Standards That's How Strong My Love Is aufgenommen hatte, das ja auch die Rolling Stones coverten. Tyrone Davis begann seine Schallplattenkarriere 1968, nachdem er vorher der Chauffeur und Roadie vom Bluessänger Freddie King war. Im Gegensatz zu Ovi Riot hatte er 2 Top 10 Pop-Hits sogar. 1968 Can I Change My Mind und 1970 Turn Back the Hands of Time. Wir hören den ersteren, gefolgt von Ovi Riot's Nickel and a Nail aus dem Jahre 1971. Didn't bat an eye as I packed my bags to leave. I thought she would start to cry. I sit around my room and weep. But you're the girl, she fooled me this time. She acted like I was the last thing on her mind. I would like to start all over again. Baby, can I change my mind? I just wanna change my mind. Baby, let me change my mind. As I took those steps toward that open door, knowing all the time, oh Lord, I just didn't want to go. But she didn't give me no sign, nothing that would make me change my mind. I would like to start all over again. Baby, can I change my mind? Please, please, please, baby, I just wanna change my mind. Oh, I played my games many times before, but peoples let me tell y'all, oh, I never reached the door. But ooh, the wind is howl tonight. I keep looking back, but my baby's not in sight. I would like to start all over again. Baby, can I change my mind? Please, please, please, baby. Money. Oh. girl and a nail. I want to say one more time. Jedes Original hat auch immer seine Nachahmer. Wir kennen die Vielzahl der Elvis Presley-Imitatoren. Es wird Jimmy Reed nachgesagt, weil er sehr leicht zu imitieren war, war er auch sehr populär und seine Lieder wurden nicht nur von den schwarzen Blues-Leuten nachgespielt, sondern auch von den weißen Garagenbands und in den USA und den Beatbands in Großbritannien. Es ist anzumerken, dass Jimmy Reed einer der wenigen erfolgreichen Schallplattenverkäufer der 60er Jahre war, der Blues weiterspielte, ohne seinen Stil ändern zu müssen. In den 60ern bzw. in der ersten Hälfte der 60er Jahre verkaufte er sogar mehr Platten als B.B. King. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre sah das allerdings ganz anders aus. Nachdem die Chicagoer Plattenfirma VG, bei der unter anderem auch die Impressions, Curtis Mayfield und Jerry Butler waren, pleite gegangen ist, musste Reed sich eine andere Plattenfirma suchen. Das war ABC Records mit dem Unterlabel Bluesway. Und das funktionierte gar nicht. Jimmy Reed wurde mehr oder minder als Abschreibermodell benutzt und wurde erst wieder in den 1970ern ein sehr erfolgreicher Live-Künstler, der auf vielen Bühnen vor einem großen, meist weißen Publikum spielte. vom Original Jimmy Reed zum Imitator Carolina Slim, Your Picture Done Faded, das könnte man auch über Carolina Slim sagen. Wer bzw. wen er imitiert, ist für Bluesfans nicht schwer herauszuhören. Das ist natürlich Sam Lightnin' Hopkins, der im Gegensatz zu Jimmy Reed rein stimmlich gar nicht so einfach nachzumachen war. Gitarrenmäßig konnte man da durchaus mit begrenzten Können auch so ähnlich wie er klingen. Carolina Slim klang wie Lightnin' Hopkins. Live war das bestimmt beeindruckend, auf Platte weniger. Das dachten jedenfalls Anfang der 50er Jahre die Käufer von Bluesplatten und kauften sich lieber gleich eine Lightnin' Hopkins-Platte. Baby, honey, you and me can't get along. We've been together for 20 years, girl, but I found out what's going on. I believe that you love me, thought that you was true. The thing I found out about you, baby, I can't believe it's you. There got to be a reason, baby. Honey, you and me can't get along. We've been together 20 years, baby, but I found out what's going on. Done faded now, baby. Darling, you left hanging up on the wall. Yes, you know your picture done faded now, baby. Darling, you left hanging up on the wall. You know it has faded until now, baby. I can't see your face at all. know that old clock is still on ticking. You left hanging on the side. Yes, that old clock is still on ticking. You left hanging on the side. Yes, you know it put my mind on a wonder, make me wanna catch some freight train and ride. Get train foul, I declare I'm going back home. If I ever get train foul, I declare I'm going back home. Yes, you know I'm gonna find that woman that caused me to weep and moan. Jetzt wird's gleich historisch. Augustin, Barrios, Mangore, Romanza, en Imitación al Violoncello und Francisco de Salinas Habaneras. Ersteres ein Gitarrist aus Paraguay, der in den 20er, 30er und 40er Jahren aufnahm. Letzteres ein Duett der Gitarristen Reginio della Massa und Octaviano Yanes, beide spanischer Herkunft. Über den Zeitpunkt der Aufnahmen kann ich nichts Genaues sagen. Ich tippe zweite Hälfte 20er oder 30er Jahre. Thank you. bevor der Gitarrist Eric Lugosch Sonny Rollins' St. Thomas spielt und der Country-Sänger Lefty Frizzell Just Can't Live That Fast Anymore zum Besten gibt, möchte ich mich, Frank Matthias, für die Aufmerksamkeit bedanken. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. I was out last night, started a fight, feeling bad this morning and a look in the sight, stumbling and a fumbling and a feeling for the knob on my door, cause I just can't live that fast anymore. Well, I remember back when the fun began, noon the next day before I come in, and the morning never bothered me after the night before, but I just can't live that fast anymore. At me, and you can see that bad fast living brings misery, just a messed up wreck at the end with bloodshot eyes. Man, you just can't live that fast and get by. Take my advice, think it over twice. Live real slow and be real nice. You better heed this warning I'm giving you in this song. Cause you just can't live that fast very long. Well, I remember back when the fun began. Noon the next day before I come in, and the morning never bothered me after the night before. But I just can't live that fast anymore.